Nee, geht nicht los. Warum geht es nicht los? Warum geht es nicht los? Was ist da los? Was ist da passiert? Ah! Ist irgendwas. Weil wir die Stecker rausgerissen haben, ne? Ja. Gab es da jetzt irgendein Problem? Vielleicht soll ich schon mal ein neues Bier holen, falls das während der Sendung. Ah, der Stecker hat sich gelöst. Jetzt müsste es gehen, oder? Ich gucke jetzt mal. Ja, sag mal, ich war was man. Nee. Also, was ich fragen wollte, ja. Weißt du, was man mittwochs so zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk hören kann? Nee, also ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Ahnung. Scheiße, ich nehme mich auch nicht. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 2. September ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder wir sind hier gerade live bei punkrockersradio.de. Unser Gast ist heute der Daniel und der Joscha. Ohne U. Joscha, ja, genau. Alles klar. Ja, wir haben uns kennengelernt, da hattest du aber noch einen Karton auf dem Kopf. Ja, so ist es. Ich war verkleidet. Freitag oder Samstag? Ich weiß schon gar nicht. Am Freitag war es. Ja, genau. Ich war verkleidet. Ich wollte mich nicht zu erkennen geben. Ein bisschen näher her. Und jetzt muss ich meine wahre Identität doch preisgeben. Ja. Eigentlich wollte ich verkleidet kommen. Also vom Daniel weiß ich, dass er bei Fucking Angry spielt und bei Mofa Bande, die wir gerade gehört haben mit dem Lied Wie viel noch? Genau. Und dann machst du auch noch das Label Schutzen Records. Ja, eigentlich ist das Label das Mofa-Bande-Label. Wir haben das Label quasi gleichzeitig gegründet mit der Band und haben gesagt, wenn wir irgendwann was aufnehmen und raushauen, dann lassen wir das laufen über Schurzen Records. Ich hoffe, jeder weiß, was Schurzen bedeutet. Ich muss das hoffentlich nicht erklären. Wer vor 3 Jahren gut aufgepasst hat, da warst du nämlich auch schon zu Gast, ja, genau. Mit Mofa-Bande. Da habe ich das ja schon mal erwähnt. Ne? Schurzen ist eine Mischung zwischen Scheißen und Furzen. Ganz genau. Das ist schon manchen Leuten passiert, die aber nicht mehr aktuell in der Band sind. Und passiert auch gern bei Stuhlinkontinenz. Ja, das habe ich Gott sei Dank noch nicht. Und die laufen dann sehr schnell aus dem Raum. Daran merkt man das. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist das... Oder am Gesichtsausdruck, am dümmlich grinsenden. Wir haben mit dem Label jetzt schon ein paar Sachen veröffentlicht, beziehungsweise was heißt wir, die meiste Arbeit mache eigentlich immer ich. Mhm. Das heißt, wir haben die beiden Mofa-Bande 7 Inches veröffentlicht. Dann haben wir uns noch beteiligt an der Muskelprotz 7 Inch vom Sascha aus Münster. Das ist eine Band. Die machen Punkrock mit Muskelaufbau oder wie man es nennen möchte. Ja. Die könnte durchaus noch sich ein bisschen besser verkaufen. Da könnten noch ein paar Leute zuschlagen. Ich habe da noch ein paar zu Hause. Ja, und jetzt aktuell haben wir den Bond-Sampler gemacht, den neuen. Bond-Sampler, Beethovens Fluch heißt er, das ist der dritte Bond-Sampler. Es gab schon 2 vorher. Einen in den 80ern, einen Anfang der 2000er und jetzt der neue. Ja, man muss dazu sagen, Bond hatte ja in den 80ern eine rege Punk-Szene und auch eine hohe Dichte an Punk-Bands. Und diese Tradition habt ihr jetzt damit fortgeführt. Ja, also wir haben so ziemlich alles versammelt, was es in Bonn so, oder fast alles versammelt, was es in Bonn so gibt. Ja. Oder Joscha, habe ich irgendwelche, wenn ich was Falsches sage, sag Bescheid. Ja, alle herausragenden Bands sind vertreten. Alle herausragenden Bands sind vertreten. Ja, auch Molotow Soda haben ein eigenes neues Lied aufgenommen für den Sampler, beziehungsweise sogar 2. Eins ist noch im Download-Bonus mit dabei. Es sind grundsätzlich ganz viele neu aufgenommene Lieder extra für den Sampler dabei. Ja. Also der liegt ja hier rum, ne? Das ist ja, der ist ja, in richtig Vinyl-Sampler, also so eine Riesenplatte, größer als eine CD, also so 4 CDs nebeneinander, müsst ihr euch vorstellen. Und mit einem total schönen Cover, wie ich finde. Ja, das hat der Chris gemacht, ja. Der Bassist auch von Fucking Angry. Weil es alles aussagt, was sein muss, ne? Ja, heißt Beethovens irgendwie, Fluch, ne? Ja, irgendwie hinten dran, irgendwie so ein tolles Gebäude aus Bonn. Ja, das Stadthaus. Mal. Ja, und dann halt hässlicher Bau. Beethoven. Was hat das eigentlich mit Beethoven? Kommt der aus Bonn oder was? Ich habe gedacht, das wäre ein Holländer oder sowas. Nein, das ist doch das, wofür die Stadt Bonn sich, womit die Stadt Bonn sich rühmt mit Beethoven. Da gehen auch die ganzen Gelder hin. Das Geburtshaus von Beethoven ist in Bonn. Ach, der kommt wirklich aus Bonn, dieser Beethoven. Ja, klar, das ist ganz wichtig. Deshalb werden auch solche Sachen wie das Beethovenfest mit viel, viel Kohle unterstützt. Das war doch der Taube, ne? Ja, genau. Und solche Sachen wie die Rheinkultur mit weniger Geld unterstützt, ne? Also beziehungsweise gar nicht mehr. Also, ja, ist halt die klassische Musik ist in Bonn sehr wichtig. Ja, die ist ja also überall, kann ich in jede Stadt gehen, da wird ja überall irgendwie Haufen Geld in irgendwelche Opernhäuser reingesteckt. Ja, ja. Und ich frage mich immer, was sind das für Leute? Was für ein Kulturkreis ist das, der sich solche Opern reinzieht? Gute Frage. Ich kenne niemanden. Gut also betuchte. Ich war einmal in der Oper, ich bin, hab mir direkt auch Richard Wagner gegeben dann, weil wenn schon, denn schon. Und das war leider, also es waren 4 Stunden und es war ziemlich anstrengend. Was hast du bezahlt? Sperrig. Ich habe 6 Euro bezahlt, das war okay. Ja, die ganzen Karten von der Oper, die werden ja von der Stadt und so mit Hunderten von Euro bezuschusst. Deshalb bezahlt der Normalsterbliche ja nicht so viel, wie es wirklich kosten würde, aber naja. Nun gut, das ist jetzt auch was Hochkulturelles. Das sind jetzt wirklich alle, fast alle oder alle Punkbands aus Bonn, die jetzt gerade aktuell sind. Sieht man auch hinten drauf, Gruppenfoto? Ja, richtig, hinten drauf. Das ist das obligatorische Foto, das gab es bei den anderen beiden Samplern auch. Wie viele Leute mussten nachträglich reinreduziert oder rausreduziert werden? Keine Leute, die gefehlt haben. Natürlich nicht alle Leute dabei. Hier Random Hate, die haben es so schlau gemacht und haben die dann als Pappfotoaufsteller oder Handpuppe mitgebracht, dann konnten die auch mit aufs Foto. Bei uns fehlt leider, bei Mofa-Bande fehlt der Schlagzeuger. Fucking Angry ist vollständig. Ja, es sind immer, fehlen mal zwischendurch 1, 2, aber es sind insgesamt ganz schön viele. Ich habe das verglichen mit den alten Samplern. Da sind weniger drauf an Leuten, aber das liegt auch daran, dass damals wahrscheinlich nur wirklich die tatsächlichen Bandmitglieder dabei waren. Ja, damals gab es wahrscheinlich ja noch kein WhatsApp, ne? Wo man mal schnell mal irgendwie Termine ausmachen konnte. Genau, aber hier sind jetzt auch Leute mit dabei, die eben keine... Da bist du, ne? Ja, genau. Da sind auch Leute mit dabei, die eben nicht in der Band ganz rechts spielen. Außen. Ja, ganz rechts außen. Das spiegelt nicht meine politische Einstellung wieder. Ja, aber zum Beispiel der Tommy von Molotow Soda, der konnte natürlich nicht dabei sein, der wohnt ja in Hamburg. Ja. Also ja nicht mal eben Katzensprung, mal eben in die Stadt sich vor den Beethoven zu stellen und ablichten zu lassen. Aber insgesamt finde ich schon, dass viele geschafft haben. Da ist auch der Joscha zu sehen. Ach, das ist das ganze Gesocks von Bonn ist anwesend. Ja. Die und dann am Beethoven-Denkmal. Genau. Das war eben auch auf den anderen Platten immer so ein Bild von den Leuten auf dem Beethoven. Ah, ich sehe gerade Auflage 500 Stück. Ja, ganz genau. Und ich habe jetzt hier die Nummer 36 bekommen. Ja, richtig. Ja, cool. Sind schon ein paar verkauft worden. Jetzt am Wochenende war ja die Release-Party. Und da ist schon ganz gut was weggegangen. Ich meine natürlich, die Bands haben selber alle nochmal ein Paket mit Platten. Das heißt, so schnell wird er nicht ausverkauft sein. Mhm. Aber... Und es gibt es auch nicht als CD, sondern nur als Vinyl und mit Downloadcode. Genau, da ist ein Downloadcode dabei, da ist der komplette Sampler drauf und einige Bands haben auch noch Bonustracks da drauf gepackt. Zum Beispiel Wild Gift, Molotow Soda und Eds, glaube ich auch. Und 1982. 1982 auch, ganz genau. Ja. Ja, ich war ja auf dem CD, CD-Release, auf diesem Sampler-Release-Party gewesen am ersten Tag. Ja, genau. In Bonn, da habe ich dich ja auch in deinem Karton besucht. Ja. Welcher Band spielst du mit? In gar keiner. Gar keiner? Ich bin einfach der immer mitreißt und das komplette Band mir wegdreht. Das ist cool, so einer bin ich nämlich auch. Ja, ja der Joscha kann gut mitreisen und der hilft auch. Aber dann du fährst auch nicht manchmal. Oder sowas, oder? Natürlich nicht. Ja, ich fahre dann immer bei den Bands mit, damit ich das Bier wegdrücke. Ja, ich fahre auch nie. Nee, kann ich gar nicht. Nee, der Joscha trinkt. Der Joscha macht aber was anderes. Ja. Der macht Konzerte. In Bonn. Ja, das machen wir nämlich auch zusammen. Ja, also mit der Joscha und ich und der Chris ist auch noch dabei, auch wieder der Bassist von Fucking Angry. Und noch so zwei, drei andere Gestalten sagen, sie sind dabei oder haben das mal irgendwann gesagt, aber hauptsächlich machen wir drei das. Ja, das stimmt wohl, ja. Ja. Ist ja immer wichtig, wer dann am Schluss am nächsten Morgen dann den Raum kehrt. Da haben wir nichts mit zu tun. Ach so. Das macht dann das Bla. Ach so. Ja. Ach so, ich habe jetzt gedacht an das Kult 41. Das ja, nee, da haben wir, also der Uwe, der das am Wochenende mitveranstaltet hat, der hat da ordentlich, und andere Leute haben echt viel aufgeräumt, das war super. Wir mussten nicht so wahnsinnig viel machen, wir haben nachts den ganzen Krempel in den Hinterraum geräumt, haben dann da ein bisschen durchgeräumt, das war alles richtig gut. Also Samstag waren ja auch nochmal genauso viele Leute da wie Freitag. Nicht mehr? Also ich hätte jetzt gedacht, dass am Samstag mehr Leute kommen. Ja, ich kann es jetzt nicht genau überschlagen. Ich habe es nicht genau im Kopf. Es waren, also ich würde sagen, es war gleich, weil also es war mehr, Freitag waren ja schon Leute da, die auch Samstag gekommen sind. Die haben sich ja dann die Bändchen für beide Tage geholt. War auf jeden Fall gut was los. Wir haben knapp 800 Euro für Refugees Welcome Bonn dadurch sammeln können. Die Hälfte des Eintritts sollte ja an die gehen. Und die Bands haben dann eigentlich auch noch alle ihre Gage gespendet. Und ja, cool. Da ist ordentlich was zusammengekommen. Hat sich gelohnt, die ganze Veranstaltung. Cool. Ja, ich wollte samstags dann noch kommen. Nee, ging gar nicht, weil da war ich auch so fünftes Rad am Wagen bei Supernichts. Ah. Ja, in Bundstadt Braun in Dortmund. Hast Bier weggetrunken. Da genau, habe ich Bier weggetrunken. Hast du noch lecker Essen bekommen oder nur Bier? Ja, ich hätte, aber irgendwie war... ja, also entweder ich trinke Bier oder ich esse. Alles beide gleichzeitig, das geht schlecht. Okay. Ja, man muss sich da schon irgendwie Prioritäten setzen. Der Hoshi hat eine Frage, unser Online-Redakteur. Was ist eigentlich aus geistig Verunreinigung geworden? Sind die Mitglieder noch irgendwo aktiv? Drück mal auf Play. Nee, das war ein anderer. Das war ein anderer mit Drücken auf Play. Ja. Die Mitglieder noch aktiv sind, so richtig weiß ich darüber nicht Bescheid. Ich weiß tatsächlich auch nicht. Die sind jetzt aber auch gar nicht auf dem Sampler drauf. Ne? Auf dem aktuellen nicht. Die waren auf dem ersten Sampler drauf mit Schwarzer Block, ne? Heißt das Lied. Ja, genau. Das können wir ja vielleicht später nochmal hören. Ist ganz gut. Das hatten auch 1982 extra einstudiert noch mit für die Sampler-Release-Party. Da haben sie sich ja überlegt, dass sie extra für die Party viele Bonner Sachen covern. Und das ist auch richtig gut gelungen. Das ja, also ich bin ja ein großer Fan von 1982, weil die halt wirklich, das sind alles gute, sehr gute Musiker. Ja. Und die spielen die Lieder so, wie sie damals hätten klingen können, wenn die Bandmitglieder der damaligen Bands ihre Instrumente beherrscht hätten. ja, gut. Und spielen sie teilweise auch besser wie die Bands, die ursprünglich gespielt haben, heutzutage. Ja, auch genau. Das, genau. Und das, ja. Ja, ne, gute Coverband. Aber auf dem Sampler haben sie eigene Lieder drauf. Also keine Coversongs, sondern Lieder, die sie selbst geschrieben haben. Und die gehen auch gut nach vorne. Ja. Machen Spaß. Sollen wir mal das Lied Anarchie und Bier hören? Genau. Von 1982. Ja. Ist es jetzt ein Coverlied oder was? Nee, das ist ein eigenes. Selbstgeschriebenes. Ja, das haben die selbst gemacht. Also hier hat es jetzt Premiere. Ja. Ja, eine Coverband, die ihr eigene Lieder covert. Rein, die Bahn auf maximal, ganze Welt, die kann uns gehen, Wetter binnen 30 Ja. Der wird vor politischen Themen keine Rücksicht genommen. Nö. Das beschäftigt die Leute. Ja, ja eben. Das ist wichtig. Ja. Politik, Punk oder Politik? Ist Dreck. Haben wir ja schon in der WDR-Reportage gehört. Genau, die WDR-Reportage. Die habe ich mir vorher nochmal kurz durch im Schnelldurchlauf nochmal reingezogen. Ne? Ja. Und habe deinen Schrebergarten bewundert. Ja, Schrebergarten. Ja, mittlerweile sieht er noch ein bisschen besser aus als da im Fernsehen. Ja, wie lange ist denn das denn her? Jetzt, wann ist die aufgenommen worden? Das war im Mai, glaube ich. Am 1. Mai das Konzert, was sie da auch gefilmt hatten. Warst du nicht in Kreuzberg? Nee. Ja, am 1. Mai war das Konzert, was sie aufgenommen hatten. Und dann haben die hinterher, ein paar Tage später, waren die dann bei uns im Proberaum, bei mir da im Garten mit... Wie sind die auf euch gekommen? Also musst du dazu sagen, WDR hat irgendwie so eine Reihe, ne? In Your City oder sowas heißt ja, das. Ja, irgendwas Your City. Und dann haben die halt gemeint, sie müssten mal irgendwie alternative Lebensformen irgendwie dokumentieren oder ja, genau, sowas vorzeigen. Ne? Und haben halt so zwei Punkbands irgendwie sich rausgekramt. Eine aus Essen sind die, glaube ich, hier Hotel Energieball, oder? Irgendwann Ruhrpott, Bochum Ruhrpott oder irgendwo, sowas. Irgendwas, ja. Irgendwo in dem Loch. Und dann halt euch, Angry, Fucking Angry aus Bonn. Genau. Hm. Das lief eigentlich, lief das über den Max von Rillreck, der hat, oder ich, oder vielleicht den Lars, irgendwer von beiden wurde angesprochen von denen, dass sie irgendwie eine Doku machen wollen über Punk. Und da hat er gleich mal zwei Labelbands vorgeschlagen. Ja, zuerst ging es irgendwie darüber, dass die beiden dann wohl Themen, das Thema der Doku sein oder so, aber dann hat sich ja wohl rausgestellt, dass es besser wäre, wenn es Bands sind, weil dann kann man auch Live-Auftritte filmen und hast du nicht gesehen, ne? Und die beiden machen halt das Label und da kann man ja nicht so viel filmen, weiß ich auch nicht, wieso das so Abrechnung. Kam. Auf jeden Fall mit den Bands machen. Ja. Genau. Ganz spannend, ganz viel Punkrock statt. Ja. Also genau, und der Max hat ja genau uns auf seinem Label, also Fucking Angry ist bei ihm auf dem Label und warum nicht auf Schurzen Records? Weil das einfach auch praktisch ist, wenn jemand anders das mal macht. Das kann ich mir vorstellen. Nee, das war so, wir haben ein Konzert gehabt im AKZ in Recklinghausen mit Fucking Angry und dann kam der Max nach dem Konzert total besoffen. Ja, wahrscheinlich euphorisch auf uns zu und meinte, geil, hier war super, super, hier lass mal Platte machen, so nach dem Motto. Und dann ging das. Machen. Ja, Platte machen, genau, Domplatte machen. Ja. Ja, dann ging das halt irgendwie hin und her und dann wurden wir uns da sehr, ein Wort gibt es sehr schnell einig und ist alles super gelaufen und ja, und jetzt ist ja auch vor kurzem, also 17. Juni, ne? Juli. Juli, genau. Ja. Hier haben wir doch den Aufkleber hier liegen. Ja, genau. Die Fucking Angry Platte rausgekommen. Wird ja auch ganz gut überall besprochen, da kann man nicht meckern. Und ist auch ganz schick. Schön rotes Vinyl. Kann man auch noch. Sind auch noch ein paar Exemplare da. Darf man noch erwerben. Auf jeden Fall sind die WDR-Leute dann zu uns gekommen. Ja, hatten vorher irgendwie uns angeschrieben, wie wir das alles machen. Und dann, ja. Und dann nicht komplett eingehalten. Und was eingehalten? Nicht komplett eingehalten, was sie machen wollten. Oder beziehungsweise ein bisschen dran rumgefälscht. Ja, das ist ach so, normal. Ja, die haben gefälscht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, da gibt es eine Szene in der Doku, da sitzt der Chris. So verträumt. Legt eine Platte auf und sitzt verträumt auf dem Sofa. Ne? Und dann läuft im Hintergrund Schrei nach Liebe von den Ärzten. Und in Wirklichkeit hat er Youth Avoiders gehört. Aber ich weiß nicht, was vielleicht war denn das zu hart oder so. Oder deshalb musste das geändert werden. Es hat halt nicht reingepasst in den Flow. Ja, der Flow. Ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, so funktioniert das dann, ne? Ja. Ich meine, Pegida und Co. Ihr werdet euch wundern, wenn ihr die Sendung nachher dann als Podcast hört, weil ich mache das genauso. Oh, ja, Scheiße. Ja, achso, das ist gut. Super, ich schneide dann überall Schrei nach Liebe rein. Ja, ja, geil, ja. Alle Lieder, die bisher gespielt wurden, werden mit Schrei nach Liebe. Also. Genau. Kannst du dem Joscha dann auch so ein paar Samples noch untermischen oder irgendwie das so schneiden, dass er irgendwie. Ich meine, du wurdest eben schon in die rechte Ecke gestellt. Ja, ja, ja. Nicht vergessen. Ja, du hast dich selbst in die rechte Ecke gestellt. Ja, draußen, genau. Ja, ja. Lügenpresse, ne? Obwohl eigentlich von deiner Sicht her bist du eigentlich links außen. Ja, wenn ich, ja. Ja. Ne? Also das muss man jetzt auch mal so sagen. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Ja. Ah, insgesamt bin ich ja trotzdem mit der Doku echt, bin ich eigentlich zufrieden. Wobei anscheinend da auch noch andere Sachen waren, wo ein bisschen was? Angeeckt wurde. Ja. Ja, eigentlich sollte da vor dem Vagini in Bochum ja nicht gefilmt werden oder so und das wurde dann doch gemacht. Ich weiß es nicht genau, wie das alles abgesprochen war. Vielleicht ist auch ein bisschen was untergegangen. Mhm. Und Ich meine, da hast du auch irgendwie aus dem Privatleben erzählt und so, ne? Ja. Kam da irgendwie irgendwas auf dich zu, so Arbeitskollegen oder so, irgendwie, die dich gesehen haben und dann gesagt haben, ha? Nee, heute, bis jetzt noch nicht. Ich meine, ist erst vorgestern ausgestrahlt worden. Ich, ich habe noch keine Rückmeldung bekommen. Und ich glaube auch nicht, dass so viele samstags um 20 nach 6 WDR gucken. Also oder in der Mediathek. Laufen ja auch die Simpsons, ne? Ist vielleicht deutlich interessanter. Dann vielleicht müssen wir das denen einfach mal stecken. Ja, damit die wissen, was die da für einen Kollegen haben. Ja, so einen ekelhaften Gitarrenspieler. Deinen Arbeitgeber melden. Nee, die wissen, die waren ja auch schon mal. Es waren ja auch schon mal Arbeitskollegen von mir bei Konzerten. Ich weiß ja nicht, deine Arbeitskollegen waren ja auch schon mal bei Konzerten, die wir veranstaltet haben, oder nicht? Das stimmt. Ja, also. Ja, die waren ja so erstaunt, dass du ja Beamter bist, ne? Ja, ich bin Sonderpädagoge, ist. Aber ich muss ja eins sagen, in meiner jetzt fast 15-jährigen Pogo-Radio-Karriere saßen hier schon sehr viele Beamte. Ich weiß, ich kenne auch einige Leute, die in Bands spielen und eben auch Sonderpädagogen. Ganz oft sind Sonderpädagogen, das ist ja irgendwie so ein typisches Ding, das normalerweise. Immer diese Erzieher, irgendwas Pädagogen, Quatsch und so, Sozialpädagogen, Sonderpädagogen, hast du nicht gesehen, Hauptsache irgendwas Soziales, ne? Weil alle Zivildienst gemacht haben oder so. Und sich dann überlegt ist dir nichts Besseres eingefallen. Ja, genau. Aber also, das kommt häufiger vor, als man denkt. Ich hatte insgeheim gehofft, dass am Anfang, als das so in der Doku kam, dass die Leute dann dachten, ah geil, der ist der Bulle oder was? Oder ist der vielleicht Schließer im Knast? Dann hätte vielleicht für eine leichte Kontroverse sorgen können. Ne? Ja, ich weiß nicht. Also es liegt halt auch daran, dass man so Punkrock, das Bild hat sich ja so in den 80ern geprägt, als es so dann irgendwie bekannt geworden ist. Und da waren die Leute halt alle jugendlich. Und heutzutage ist es halt keine Jugendbewegung mehr. Und da haben die Leute halt meistens irgendeinen Job. Ja, ein Job ist. Ja, und da kommt es halt, auch vor, dass man dann halt irgendwie Lehrer ist und dann halt irgendwie dann halt es geil findet, natürlich Beamter zu werden. Es birgt Vorteile. Ja. Was war das? Ja, der Bildschirm ging aus und ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Mann, da bist du so. Er ist immer wieder aufgewacht hier, ne? Das ist hier übrigens ich bin immer auch noch für einen Moment gerade eingeschlafen. Ja, Pogo Radio im Bermuda-Funk. Daniel hat mich so gelangweilt mit seinem Sorry, ey, wenn ich nach dem. Ja, nein. Nein. Beamtengeschwätz, sagt der Bürokaufmann. Ne? Fangen wir gar nicht erst von dir an. Ja, du bist nicht verbeamtet, aber du bist Bürokaufmann. Ja. Also, ne? Das ist Bürokaufmann auch nicht besser. Sein ist Punkrock. Ja, gut. Ich weiß nicht. Naja. Ich weiß nicht, da werden wir wahrscheinlich jetzt, wenn wir dann nach Hause kommen. Und sie ganz Fahrt über verkloppen. Nee, von den Leuten dann. Übers Knie gelegt. Nur noch verarscht werden, wegen dem ganzen Scheiß, den wir gelabert haben. Ja. Naja. Aber vor allem du. Naja, ich habe ja gedacht, dass dann Fucking Angry irgendwie die Nachfolgeband ist von Mofa-Bande, aber es ist nicht so. Das läuft parallel. Ja, das läuft parallel. Ja, und warum eigentlich zwei Bands? Warum macht man nicht irgendwie, lässt die Energie zusammenfließen und macht dann irgendwas Großes und irgendwie. Was soll man? Weil man als Beamter so viel Zeit hat und so viel Ferien. Ja, genau. Aus zwei Bands eine machen geht halt nicht, wenn man zwei Schlagzeuger, zwei Bassisten und so außerdem. Nö, wir machen ja auch unterschiedliche Musik. Ja. Also Fucking Angry machen ja. Ich sag, da sind ja immer ganz viele poppige Anleihen da drin. Ne? Da ist immer so Gesang und hast du nicht gesehen. Und Mofa-Bande hat ja auch deutlich kürzere Lieder. Mich, wenn ich mich vertue, aber ich denke schon, dass die Musik ein bisschen unterschiedlich ist. Keine Ahnung, das würde ich jetzt nicht verknüpfen wollen. Mhm. Also, das sind zwei völlig unterschiedliche Bands und die laufen auch gut so, wie sie laufen. Da fragt jemand, ob es nochmal um Sampler geht. Ja, haben wir schon das Thema besprochen. Wenn er irgendwelche Fragen hat zu dem Sampler, kann er gerne reinschreiben. Der ist erhältlich. Wo? Wie kommt man das Ding ran? Bei sämtlichen Fucking Angry und Mofa-Bande Konzerten werde ich das Ding dabei haben. Sehr gute Werbung gemacht, sehr gut. Ja. Sehr gut, ich werde das auf jeden Fall, man kann es auch über Schurzen Records, über die Seite bestellen. Oh, wir können die Brücke schlagen zu unserem Konzert. Ah, weil ja, am 4.9. Nee, am, ja. am 10.9. Am 4.9. Achso, am 4.9. Ja, ja. spielen Fucking Angry in Troisdorf. Da dürft ihr auch sehr gerne alle hinkommen. Geile Frage, die ich da gerade lese, aber egal. Ja, ja, aber nächste Woche organisieren der Joscha und ich und der Chris auch noch ein Konzert in Bonn. Und zwar No Shame aus Finnland, genau. Und Bloodstains aus Aachen, die auch schon mal hier bei dir waren zum ja. Interview. Ja. Das wird auf jeden Fall auch ganz super. No Shame sind richtig cool. Letztes Mal hatten wir denen noch eine sehr lustige, lange Nacht. Finnen sind sowieso immer super. Und ja, da sollen auch möglichst viele Leute mal hinkommen. Und können den Sampler da auch kaufen. Genau, da habe ich da auch den Sampler dabei. Der wird auch verkauft. Ich würde mal sagen, wir spielen jetzt was von Fucking Angry. Können wir und danach teaser ich jetzt schon mal an, dass ich danach eine spannende Frage schon mir ausgedacht habe zum Thema Hühnerhaltung. Ah, ja. Aber die Frage, die wir da gelesen haben, ja, die ist auch spannend. Ja, komm, mach mal die noch schnell. Mir ist noch nicht aufgefallen. Mach mal die auch noch schnell, ja. Ja, liest du vor? Lest du vor. Okay, also im Chat wird geschrieben, Rache, Albtraum, Fluch. Ist es Zufall, dass die Initialen von Rache, Albtraum, Fluch RAF ergeben? Natürlich nicht, es war so von vornherein so von geplant. Vornherein, ja, ganz genau. Ich weiß gar nicht, wie wir auf Fluch gekommen sind. Also, haben der Chris und ich haben irgendwann mal gesagt, ja, machen wir einen neuen Sampler. Mhm. Und dann... Ich witter da auf jeden Fall eine Verschwörungstheorie dahinter. Ja, klar. Na, und ich denke mal, man soll die Leute im Dunkeln lassen und sollte nicht so viel ausplaudern. Nee. Ich meine, dann sollte sich vielleicht das Booklet nochmal durchgucken und vielleicht jeder 18., 19. Und die Anfangsbuchstaben an Anfang der Zeile mal irgendwie zusammen. Genau, und dann liest man bestimmt noch was ganz anderes da drin. Ich weiß ja nicht, das haben die Bands ja selber gestaltet, da dürfte bestimmt die ein oder andere... geheime Botschaft bei ja. sein. Und du bist einfach nur derjenige, der das ausgeführt hat, aber gar nicht weiß, was er da eigentlich veranstaltet. Das Opfer. Ja, genau. Ich werde dann wahrscheinlich verklagt oder so später, kommt ein Knast, aber pff. Egal. Naja, dann war es mit dem Beamten. Man erfährt die Wahrheit hinter 9-11. Ja. Dafür genau. muss man das Booklet sehr genau lesen. Genau. Und wenn man den Sampler rückwärts abspielt, dann hört man wahrscheinlich auch noch ganz andere Sachen. Das kann ich hier leider nicht, weil ich keinen Plattenspieler habe. Deshalb lasse ich die Lieder hier als MP3-Download-Dingens laufen. Genau. Hören wir mal Fucking Angry. Ein unveröffentlichtes Lied ist auch nicht auf eurer CD drauf, ne? Auf unserer Schallplatte-CD, genau. Wir haben auch Schallplatte, ja. Ja, und Schallplatten-CD. Nee, ist auch nicht da drauf und das handelt quasi von der Stadt Bonn und dem dort ansässigen Ordnungsamt. Ja. Was, ja. Ja, ich meine, das kann man selber raushören. Ja, ne? Genau. Braucht man jetzt nicht einfach mal, einfach mal zuhören hier. Genau. Die Menschen wollen einfach eine lebenswerte Stadt haben, wollen eine saubere Stadt haben, wollen Maßnahmen gegen den Vandalismus gesetzt haben. Und hier wird das Ordnungsamt natürlich eingreifen. Es gibt gewisse Regeln für das Zusammenleben und diese Regeln sollten auch vom Ordnungsamt dementsprechend untermauert werden. Schon wieder, was ist denn da los? Warte mal, ich muss hier irgendwie einen Knopf drücken. Ich mache hier einfach mal diese Häkchen weg und dann geht es nämlich. Ja, das war gerade eben Fucking Angry. Und jetzt komme ich zu meiner tollen Frage, die machen wir mal kurz, weil das wahrscheinlich niemand interessiert außer mich. Und zwar, ich habe in der WDR-Reportage gesehen, dass du auch Hühner hältst in deinem Schrebergarten. Ja. Und ich finde es ja schon irgendwie, wenn ich mal irgendwie in das Alter komme, habe ich mir vorgestellt, könnte ich mal sowas auch mal machen. Könnte ich auch mal so selber Hühner, die legen jeden Tag ein Ei, sonntags auch zwei oder so. Stimmt das überhaupt? Wie viele Eier legen so ein Huhn? Also Das kommt, das wird jetzt wirklich vielleicht nicht so spannend. Ja. Aber normalerweise, wenn du so einen Huhn da frisch hast, dann legt das tatsächlich jeden Tag ein Ei. Aber die, also hat es jeden Tag seine Periode? So ja, Huhn? Ganz genau. Aber unsere Hühner, wir haben die von Leuten übernommen, die wir jetzt haben, die Hühner, die sie im Topf schmeißen wollten. Und wir haben gesagt, nee, komm, gib sie lieber uns. Bei uns können sie alt und glücklich werden. Weil die Leute geben die Hühner dann irgendwann ab, wenn die zu alt werden, weil sie dann eben nicht mehr jeden Tag ein Ei legen. Dann legen sie nur noch alle 2 Tage oder alle 3 Tage ein Ei. Und das reicht uns aber aus. Ne? Ja. Also wir brauchen gar nicht so viele Eier. Und dann können sie bei uns alt und grau werden. Also du musst die Eier auch abgeben, oder? Sonst du kannst ja die ganze Zeit Eier futtern irgendwie. Ja, momentan, wir haben jetzt da 7 Hühner und davon haben wir jeden Tag ein Ei. Ist auch ein Gockel dabei? Ja, ein Hahn. Der sollte auch... Muss dabei sein. Der Napoleon, oder was? Ja, wir haben sogar 2 Hähne, aber der Ei... Muss der dabei sein, dass die Hühner dann Eier legen? Nee, oder? Muss er nicht. Nee. Nee, der kann auch... Also die legen auch ohne den Eier. Mhm. Aber der, den haben, also der sollte auch einen Topf, beide Hähne und... Wir haben zwei Gehege. Ich habe da noch extra eins für den kleinen Hahn gebaut. Der ist, genau, der heißt Napoleon, weil er so winzig ist. Und aber die Hühner werden auf jeden Fall nicht gegessen. Ja. Die sind dann irgendwann mal, fallen sie um. Ja, irgendwann fallen sie von der Stange, ne? Oder der Fuchs kommt. Ja. Nee, der Fuchs kann dann nicht mehr rein in den Stall. Das Hochsicherheitstrakt. Ist ein Hochsicherheitstrakt, genau. Hühnerknast. Das wird jetzt natürlich für die nächste Kontroverse sorgen. Mhm. Nein, aber... Ja, ich habe. Die leben ganz gut bei uns. Ein Kumpel von mir, der ist irgendwie dann auch mal aufs Land gezogen, also richtig aufs Land, so in so ein alten, so alles Stellwetterhäuschen irgendwie. Und da habe ich gesagt, ey, wenn du jetzt schon so richtig auf dem Land wohnst, kannst du auch so ein paar Hühner holen. Und dann kannst du so Hühner. Und habe gemeint, ja, das Problem ist aber, wenn ich mal 3 Tage wegfahren will, dann ist scheiße. Nö, weil, das geht eigentlich. Ja? Also, es gibt ja so Tränken, die halten dann auf jeden Fall mehr als 3 Tage locker und es gibt auch Futterautomaten, es gibt alles mittlerweile, so. Das ist alles hochtechnisiert, kannst du da alles machen. Ja. Wir haben auch eine Klappe, die geht bei Sonnenuntergang zu, ne, so mit Dämmerungssensor und dem ganzen Quatsch, das ist alles, Hühnerhaltung ist in Mode, tatsächlich in Mode. Ist eine Wissenschaft für sich. Und da wird da alles Mögliche produziert. Ja, vielleicht werde ich auch mal Hühnerbaron. Hier. Mal gucken. Hier nicht. Nee. Du hast doch schöne Gärten vor der Tür. Nein, im Schrebergarten. Was hast du eben erzählt vom Knochenfabrik? Ja, der Achim, der hat einen Schrebergarten direkt bei mir unterm Fenster. Der kann ja Hühner sich halten. So. Ja, vielleicht könnte ich ja so ein... Ja, so eine Patenschaft. Es reicht, genau. Ich habe ja gehört, so ein DIN A4-Blatt reicht ja eigentlich für so einen Huhn, so an Größe. Auf jeden Fall. So ein Legebatteriehuhn. Ja, wobei ich glaube, selbst das ist verbessert worden. Ja? Mittlerweile, ja. Ein halbes DIN A4-Blatt jetzt. Ja. Ich weiß nicht. Ja. DIN A4 extra. Da ist schon wieder irgendeine Frage im Chat. Ja. Wer sagt das doch nicht immer, nicht alle schon Fragen. Schon mal einer mit der Schrebergärtner-Satzung unterm Arm bei dir und hat stumm gemacht? War nicht. Bei mir? Ja. Ja, das Problem ist, oder was heißt Problem? Das ist ja gar kein Schrebergarten, sondern das ist mein eigener Garten. Da kann keiner Stunk machen. Also die Nachbarn könnten Stunk machen, aber das machen sie nicht, weil das so... Also ich wohne zwar in Bonn, aber es ist ländlich. Also was heißt, es ist der ganz, ganz im Westen von Bonn sozusagen. Und da geht den Nachbarn das eigentlich am Arsch vorbei, weil da auch sowieso viele... Ah ja, hier, da wollte ich gleich wieder der Bauernhahn rechts fragen. Ne? Da waren früher Bauernhöfe und deshalb haben die Nachbarn kein Problem mit dem Hahn. Also mit dem, dass der schreit morgens. Ja, der schreit auch schon ganz schön laut, aber ist okay. Die Nachbarn haben eher ein Problem damit, wenn die Hecke nicht ordentlich geschnitten ist. Das geht nicht. Das kommt nicht gut an. Aber naja, man sucht sich die Nachbarn ja nicht aus. Ne? Aber die Hecke. Aber ja, die Hecke. Ja. Man kann sie ja auch mal schneiden. Ja, man kann es auch mal schneiden. Einmal im Jahr reicht mir aber. Naja, soweit so gut. Ich würde sagen, wir sind... wieder vom Thema abgewichen, wie es so üblich hier bei Pogo Radio im Bermuda-Funk. Und machen wir doch einfach weiter mit dem Sampler. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Fragen. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Also, dass ich diese Platte eigentlich jetzt hier meistbietend verkaufen könnte. Die Einnahmen gehen dann alle an... das Flüchtlingswohnheim gegenüber. Das wäre schön, wenn du einiges zusammenbekommen würdest, ja. Aber die ist ja jetzt auch noch nicht rar. Ja, stimmt. dann mache ich die, das mache ich in 3-4 Jahren. Ja, du musst sie jetzt schön lange zurückhalten und dann könntest du das richtig teuer verkaufen. Wobei, ich habe nochmal nachgeguckt, jetzt letztens bei Discogs, der erste Bond-Sampler, Beethovens Rache, der geht auch im super Zustand für 35 Euro nur weg. Also, das ist ja nix, ne? Also, ja. Also ich weiß nicht, ob dann unser, also der, den wir jetzt da gemacht haben, irgendwann mal mehr wert wird. Vielleicht auch weniger, weil den keiner mehr haben will. Da gibt es einige Überraschungseierfiguren, die wahrscheinlich mehr wert sind. Ja, aber das, ja, wobei, ne, also der erste Sampler, da hat das Cover der Carsten Hotter gemacht, sieht super aus. Das, jetzt, das hat der Chris Crusher gemacht, also wieder der Bassist von Fucking Angry. Der macht ja auch einfach alles, ne? Ja, der ist aktiv. Der ist aktiv, ne? Ein er tätowiert ja auch in Bonn. Er ist ja auch Tätowierer, habe ich in dem Video gesehen. Genau, ja, genau, genau. Der ist ja auch Tätowierer, hat mir hier auch. Und das finde ich ja so schön, ihr seid alle beide nicht tätowiert oder nicht oft. Doch, hier, ja, genau. Da, ja, ich bin stimmt. Voll tätowiert. Ja, okay, du bist voll tätowiert, stimmt. Ja, stimmt, das war ja auch im Video zu sehen. Genau, der Chris hat mir hier diese schöne Mo-Verbanden-Katze, das Logo auf das Bein tätowiert. Und der Joscha, der hat auch ganz viele Tattoos, der versteckt sie bloß immer. Der Chris durfte nämlich bei ihm ein Tätowieren üben am Anfang. Ja, das stimmt. Und das kann man auch sehen, dass es noch in der Übungsphase war, oder? Ja, das müssen wir natürlich verstecken, weil der ist jetzt so gut und alle müssen da hingehen und bei ihm Tattoos machen lassen. Ja, der Chris macht das schon gut, da kann man nicht meckern. Ja, wie sieht es denn eigentlich aus in Bonn? Ist es so ein verschlafenes Nest, wie man so sagt? Ja, die Leute müssen auf jeden Fall mehr auf Konzerte gehen. Ja, das auf ganz jeden lahm, Fall. Ganz lahm. Da wird was geboten und keine Sau ist da. Das Problem ganz ist halt, ne, wenn man dann. Also, ich finde es gut, 41, ja, finde ich ja sehr guter Laden. Ja, da ist auch ein guter Laden. Und es ist auch, jetzt gerade als Kölner, ist es sehr angenehm, dass dann um 10 Uhr wirklich die Veranstaltung vorbei ist. Dann kommt man noch genehm nach Hause. Ja, wobei, man kommt von Bonn auch die ganze Nacht nach Köln. Ne? Ja? Ja. Mhm. Die ganze Nacht hin und zurück. Köln und Bonn sind super verbunden eigentlich. Deshalb ist es auch sehr verwunderlich, dass immer so wenig Kölner bei guten Konzerten sind. Nee, es ist irgendwie 1:30 der letzte Zug. Ja, nee, das kann nicht stimmen. Also es sei denn, es ist irgendwas an der Strecke, wird ach, da gebaut. Die S18 oder so, die fährt wahrscheinlich dann die ganze Nacht. Also es gibt ja die Mittelrheinbahn, die fährt die ganze Nacht. Ach so. Und die, ja, da sollten auf jeden Fall. Ich muss sagen, jetzt am Wochenende, da waren ja ein paar Kölner da. Du warst ja da, ne? Und der Nils von der Punkstelle war ja auch da. Genau. Und noch so ein paar andere. Aber sonst sind immer recht wenig Kölner in Bonn. Das liegt halt auch daran, weil hier immer halt so viele andere Veranstaltungen sind, ne? Ja, das stimmt. In Köln ist halt immer was und los. Und dann ne? geht man doch lieber irgendwie, nimmt man doch lieber die, wie nennt man das, die Taube? Ne, die andere. Den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja. Aber in Bonn sind natürlich die besseren Veranstaltungen. Weil da die besseren Menschen sind. Nein, aber du hast recht, Bonn ist ein verschlafenes Nest. Also würde ich sagen, das wird immer weiter zum Rentnerdorf. Weil, also es wohnen total viele Leute in Bonn, kann man sagen. Aber und ein paar, die dann Stunk machen und Veranstaltungen dann gecancelt werden. Es hat Rheinkultur ist weg. Rheinkultur ist weg. Es gibt so einen Anwohner auf der anderen Rheinseite, der sich wegen jedem Scheiß beschwert, wenn irgendwas in der Rheinaue stattfindet. Irgendein Anwohner hat nur mit einer Klage gedroht, schon wurden diese Klangwellen vertrieben. Ich meine, das sind alles so Klangwellen, das interessiert mich jetzt halt auch nicht wirklich. Ne? Aber es sind halt so Sachen, dass einfach so Leben in der Stadt so ein bisschen abgecancelt wird, direkt so von möglichen Klagen verschreckt und apropos so. Apropos Klagen, was ich mich gefragt habe, als ich euren Bandnamen zum ersten Mal gelesen habe, ne, mit Fucking Angry, da habe ich mir gedacht, warum macht ihr da so ein Sternchen rein, wo das U eigentlich stehen sollte? Da habe ich mir gedacht, das ist es jetzt so vorauseilender Gehorsam, so weil man Angst hat, wird er eh irgendwie zensiert, wenn das dann irgendwann mal im iTunes Store ist oder so. Oder warum habt ihr das gemacht? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht genau. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das wurde irgendwann mal thematisiert, aber ich habe. Vielleicht ist es einfach eine Fußnote. Ich habe irgendwann bei der Bandnamenwahl ein bisschen nicht mehr viel gesagt. Ja. Aber als ich nach euch gegoogelt habe, nach Fucking Angry, da kam dann auch irgendwie die Seite von irgendwie so politischen Aktivisten mit diesen Russen da, mit den Strickmützen da. Ach so, What We Feel und sowas? Nee, mit den Wie heißen die? Moskau Death Brigade? Die mit den selbstgestrickten, häkelten Ach, Pussy Riot! Genau. Da kam ich dann auf so eine Seite, so eine Unterstützerseite von Pussy Riot irgendwie. Ja, ist jetzt nicht verkehrt, aber es war halt die falsche Seite. Haben wir nichts mit zu tun? Ja. Nee, aber da kann ich dir leider nicht viel zu sagen, warum das so ist. Ich glaube, bei Facebook darf man sowas, glaube ich, gar nicht. Doch, natürlich. Echt fucking. Natürlich. Das ist ja das Gleiche, wie wenn Deutsche irgendwie meinen, sie müssten irgendwelche Nippel abkleben. Ja, was in Deutschland nicht verboten ist. Mir ist das es ist nicht mal unter dem Jugendschutzgesetz. Man darf Nippel zeigen, bis man blind wird. Ja, sehe ich ja hier auch direkt über deinem Computer. Ja. Ja, nee, also wie gesagt, da müsstest du mal den Gabo oder den Chris oder die Becks fragen. Die vielleicht wissen die noch genauer, warum wir das so gemacht haben. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Ist so. Tja. Okay. Apropos verschlafenes Nest. Ja. Mollo fragt, ob es nochmal ein Freiraumfestival dieses Jahr gibt. Ja. Und da wurde mir explizit aufgetragen zu sagen, ja, das gibt es und das findet statt am 26. 26.09. ganz genau. Gleicher Platz. Genau. Ist es wieder auf dem Schrottplatz? Oder ja, was? Genau. Das ist das Festival da auf dem Schrottplatz. Und das findet dieses Jahr aber nur einen Tag statt. Dafür dauert es insgesamt wohl länger. Es spielen wohl mehr Bands. Welche Band spielt schwach? Darf man das überhaupt verraten? Ist wahrscheinlich noch streng geheim. Nee, ja, es wurde mir... echt? Ja, ach, weiß ich nicht. Ist egal, es spielen auf jeden Fall coole Bands. Und kostet nichts. Kostet natürlich nichts, wird auch wieder geil. Und auch mit dem Kühlwagen diesmal. Kein warmes Bier, kaltes Bier. Mhm. Kein Eintritt. Und Kölner können auch nochmal nach Bonn kommen. Genau. Und ja, ist im Beuler Bahnhof, kommt man auch gut also mit Verkehrsanbindung 26. hin. September, da muss ich mal im Plan gucken. So, 26. September. Oh, habe ich Zeit. Ja, direkt eintragen. Ja. Direkt eintragen, genau. Und hinkommen. Dann kannst du Chris mal nachfragen, warum das X, warum dieses Sternchen im Namen ist. Und, ja, der Chris organisiert das auf jeden Fall auch. Hier unser Bassist zusammen mit dem Gabo, unserem Schlagzeuger. Also es gibt ja schon Sachen, die in Bonn halt organisiert werden. Ne? Und wenn da ein paar Leute reißen sich ja auch den Arsch auf und das ist ja auch ganz gut so. Und es ist dann manchmal ein bisschen schade, wenn man so ein Konzert veranstaltet, das kostet 6 Euro für zwei Bands und dann kommen die Leute, ach, das ist aber alles viel zu teuer und ach, ist blöd. Und dann kommen da 15 Leute und dann bezahlt man eine Band aus Finnland mit 40 Euro für den Abend, das ist dann halt scheiße. Ja, oder so. Scheiße, ja. Und das ist schade, weil es gibt auf jeden Fall mehr Leute, die diese Musik gut finden würden oder gut finden und aber dann auch manchmal nicht den Hintern hochbekommen. Ja. Wäre gut, wenn man das nochmal machen würde, weil dann kann man auch immer weiter bessere, teurere Konzerte. Vielleicht müsstest du auch in deiner Funktion als Beamter mal hergehen und die Stadt irgendwie anhauen und nach Kulturförderung betteln. Das macht jetzt zum Beispiel der Fö in Dortmund. Ja. Der bekommt dann halt, weil er ja Kultur in die Stadt bringt, bekommen sie Zuschüsse. Aha. Ich glaube, wir müssen wir nachher mal kontaktieren. Ja. Es funktioniert eigentlich deshalb allgemein. Können wir das Bierschinken-Ding auch so günstig machen. Ja, genau. Oder was? Ach, krass. Genau. Aha. Ja, so, es ist aber kein Geheimnis. So es war schon in den 80ern wurde das so gemacht von irgendwelchen cleveren Leuten, dass man halt, wenn man eine Kulturveranstaltung macht, zahlt die Stadt natürlich Geld, weil da kommen natürlich auch Menschen in diese Stadt. Ja. Das ist natürlich Aushängeschild, egal welche Kultur, ob das Subkultur ist oder Opern oder sonst irgendwas. Es ist eine Form der Kultur. Ja, das werden wir uns mal genau überlegen. Dann werden wir mal einen Antrag stellen, oder Joscha? Ja, ich werde mich mal mit den Föhn in Verbindung setzen. Ja. Ja, vielleicht hockt ja einer im Ordnungsamt, der da irgendwie vielleicht auch eine Punkband spielt und der euch irgendwie unter die Arme greift, ne? Ja. Achso, es hat bei der Rheinkultur super geklappt. Ja, die Rheinkultur hat ein bisschen was bekommen, aber das war halt nicht ansatzweise genug oder beziehungsweise es war einfach mickrig im Vergleich zu dem, was fürs Beethovenfest rausgehauen wird. Ne, das ist unfassbar. Es ist auch sehr schön, dass die Stadt Bonn sich immer mit der Rheinkultur geschmückt hat. Auch im Imagefilm gab es, glaube ich, auch mal. Ja. Und aber dann auf der anderen Seite die Gelder gestrichen wurden dafür. Aber immer schön Rheinkultur-Aushängeschild hier, Bonn. Hallo, wir machen was. Ja, klar. Ja. Ja. Tolle Sache. Super Stadt Bonn. Kann ich nochmal loben. Ja, also habt ihr gut gemacht. Also die Stadt Ludwigshafen, die hatte, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, die hatte immer so einen Kultursommer. Und da konnte man dann irgendwie während dem Kultursommer in der Stadt Ludwigshafen unheimlich viele Punkkonzerte veranstalten. Die wurden dann alle großartig von der Stadt Ludwigshafen gesponsert. weil die ja in das Rahmenprogramm des Kultursommers fallen. Und dann wurde dann halt irgendwie unter einer Brücke halt irgendwie dann halt, haben die dann halt die Dixie-Klos bezahlt und alles und die Bands bezahlt und das war einfach herrlich. Ja, ist gut. Mhm. Also es gibt immer Töpfe, die man irgendwo da irgendwie öffnen kann. Vielleicht können wir einen Bogen schlagen zum nächsten Lied. Sehr gut. Reinkultur, da haben auch schon mal Molotow Soda gespielt. Oh! Ja. Wer ist denn Molotow Soda? Ja, wer ist denn das? Ja, ich glaube, da müssen wir nicht viel zu sagen. Ach so, eine Newcomer-Band. Die sind auch auf dem aktuellen Bond-Sampler, habe ich gehört. Sind zufällig auch auf dem aktuellen Bond-Sampler, genau. Mit einem neuen Lied. Und auch mit einem neuen Lied im Download-Bereich. Also lohnt sich schon nur dafür, das Teil zu kaufen. Ja, Ghetto für die reiche Minderheit. Ekelhaft, wie viel Werbung wir machen, ne? Ja, muss ja so sein. Ja, muss ja sein, ne? Ja. Dafür ist es ja da. Das war ein Molotow Soda. Richtig. Ja, ich hab's gelesen. Das wie keine ein, zwei Sekunden vom nächsten Lied mehr. Wie eben? Nee, diesmal hat alles geklappt. Sehr gut. Vielleicht soll ich nochmal erwähnen, dass der Daniel und der Joscha da sind, um den neuen Sampler Beethovens Fluch Bonn 3 Sampler? Der Beethovens Fluch, der Bonn-Sampler Nummer 3. Bonn-Sampler Nummer 3, genau. Vorstellen. Der vor wann ist er rausgekommen? Ja, am Freitag. Am Freitag, genau. Und es ist wirklich ein hervorragender Sampler. Wie viele Minuten hat das ganze Dings insgesamt? Ja, knapp eine Dreiviertelstunde. Mhm. Das ist schon recht lang für Vinyl, aber es hat gerade noch so gepasst. Ja, und da ist auch noch ein Download-Code dabei, da kann man sich auch noch Bonus-Tracks runterladen. Ganz genau. Und den Sampler eben auch. Ja. Ja. Ja, coole Sache. Danke. Ja, freut uns auch, dass das Teil endlich geklappt hat und dass die Veranstaltung so gut gelaufen ist und schon einige weg sind. Das ist. Von der Veranstaltung. Dass die Leute nein, bei der Veranstaltung schon einige von Exemplaren wechseln. Du weißt ja, was genau. Ach, ey, boah. Ja, ey. Und 800 Euro sind jetzt reingekommen für Refugees Welcome Bonn e.V. Ganz ne? genau, ja. Und das ist ja auch, sagen wir mal, bei so Soli-Sachen ist ja immer irgendwie die Frage, frage ich mich halt immer in so einem Bereich, da kommt ja eigentlich nie was rüber, ne? Weil der Eintritt 5 Euro ne, pro Tag. Ja, wie für 2 Tage 10. Oder wie war's? Für 2 Tage 8. Ja, also eigentlich geschenkt, ne? Ja. Das Bier kostet 2 Euro, oder? Ja. Ja, also ist eigentlich, da frage ich mich halt, wo ist da die Kohle, ne? Klar, die Bands haben alle umsonst gespielt und haben ihre. Ja, genau. Ihre Gage dann verschenkt. Ja, und es. Ja, der Eintritt war günstig, aber wahrscheinlich sind auch deshalb so viele Leute gekommen. Es gab ja auch noch einen Stand. Naja, ob das jetzt 5 Euro kostet oder 6 Euro, das ist jetzt keine. Ja, nee, das macht den Brand nicht. Die Zünglein an der Waage, ne? Aber wir haben auch am Samstag, am Freitag waren Refugees Welcome ja selber auch vor Ort, haben da auch ein bisschen Kuchen und Quiche und sowas verkauft. Da haben sie auch ein bisschen was eingenommen. Wir hatten am Samstag dann auch nochmal eine Spardose aufgestellt und da sind auch dann nochmal, ich weiß jetzt nicht genau, um die 70 Euro, 80 Euro irgendwie sowas gespendet worden. Also insgesamt sind wir bei fast 800 Euro. Ich finde, das ist schon okay. Ist eine gute Summe eigentlich für so eine Veranstaltung. Ja, also, für Flüchtlinge. Ja, und die am Samstag findet auch schon wieder sowas im Kult 41 statt. Da gibt es anscheinend ein Hip-Hop-Konzert und da geht der Erlös auch an Refugees Welcome Bonn. Also sowieso ein Verein, den man unterstützen kann. Ich denke, das kann jeder mit seinem Gewissen vereinbaren auch, oder? Ich finde es auch sehr beeindruckend, dass der halt mitten im Wohngebiet ist und außenrum lauter Leute wohnen, ne? Das Kult 41? Ja. Ja, deswegen muss aber um 10 Uhr Schluss sein. Ja, ja, das ist das Problem, ne? Ja. Also, aber nicht für die Kölner. Ja. Nee, aber das ist schon, das ist halt das Problem in Bonn, wenn du da irgendwo sowas hast, in der, egal wo, Altstadt oder so, oder da halt am eine Viktoriabrücke. Ist es beim Bla genauso? Bla ist ja, eine Kneipe, ne? Ja, das Bla hat natürlich den Vorteil, dass da oben drüber war früher, glaube ich, hier war das so ein Verhaltenstherapiepraxis oder sowas. Ne? Und auf jeden Fall konnten die im Bla schon bis 11 machen. Mhm. Das ist schon mal was besser. Im SOZ in Siegburg, da kann man auch was länger machen, wenn es dann mal wieder erlaubt ist. Ja, aber da gibt es ja auch ein Problem mit der Stadt Siegburg, dass sie keinen richtigen Nutzungsvertrag für das SOZ da aufsetzen und so. Das ist auch ganz schön bitter. Ja, und die Anwohner sind auch eher uncool. Ja, katastrophal. Aber ich meine, die Stadt hat das SOZ da hingeschickt. Ne? Die waren ja vorher in einem anderen Gebäude. Jetzt sind sie da hingeschickt worden, so nach dem Motto. Oder das wurde vorgeschlagen. Ja. Mitten ins Wohngebiet, wo nur Leute wohnen, die um 8 ins Bett gehen. Ja klar, und da pingelt mal so ein Punker in den Vorgarten und dann ist die Hölle los. Ja, ja. Aber ja. Also es gibt ein paar Läden in Bonn und Umgebung, wo es auch länger geht als 10, aber eigentlich weniger, ne? Weniger, auf jeden Fall. Auf jeden Fall mega wenige. Ja, ich sehe gutes Potenzial, dass beim Freiraum eventuell ein bisschen länger noch. Ja, beim Freiraum geht es auf jeden Fall länger. Das ist ja bis jetzt immer länger gegangen. Ne? Aber das ist kommt man an die Daten? Also, wenn man da jetzt hin will, man muss ja wissen, wo. Ne? Ich wüsste jetzt nicht aus dem Kopf. Ich war da noch nie. Ich habe es nur gehört immer. Das Freiraumfestival hat eine Facebook-Seite. Ja. Genau. Und auch eine Homepage. Wie findet man die? Wie kommt man an diese geheime Information? Hinfahren an dem Tag nach Beul ich muss ja wissen, wo es ist. Ja, zum Beuler Bahnhof fahren an dem Tag. Ja. Und der Meute folgen. Und den Asseln folgen. Ja, okay. Also ist es wirklich nicht so weit. Du gehst raus, unten drunter, einmal unter dem Bahnhof durch. Also Freitag um 19 Uhr oder 20 Uhr nach Beul. Samstag nach Beul. Ja. Ja, schon am besten sogar früh, aber das fängt schon tagsüber an. Ja, warte mal, der steht da. Achso, das ist am 4. Das ist ein anderes Konzert. Achso, am 5. ist das, oder was? Nee. Nein. Am 26. Am 26.9. ist das in Beul. Ah. Also am 26.9. Freiraumfestival. Ja. 4.9. nächste Woche ist Fucking Angry im Kult in Troisdorf. Am 10.9. Nicht nächste Woche, bin ich blöd. Also 4.9., das ist ja schon ein Freitag, ne? Das spielen Fucking Angry im Kult, genau. Nächste Woche am 10.9. No Shame, Bloodstains im Bla in Bonn. So, jetzt haben wir es alle, ne? Richtig schöne Werbung immer. Mhm. Ja. Ja. Also ich versuche da nochmal nachträglich diesen Link zu dieser Veranstaltung, zu dieser Facebook-Veranstaltung, ne? Ist wahrscheinlich eine. Welche jetzt von Freiraum Festival? Ja, gibt es eine Facebook-Veranstaltung. Und dann werde ich das verlinken auf pogoradio.de. Ja, das wäre super. Da wird der Chris sich freuen. Ja. Werden, ja. Ja. Bestimmt ein paar Leute kommen. das war's auch schon wieder hier. Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 2.9. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Oder wir sind hier gerade live bei punkrockersradio.de. Zu Gast war der Joscha und der Daniel. Und ja, jetzt können wir noch gucken, was wir noch spielen. Ja, ich würde sagen, müssen auf jeden Fall noch Chris' alte Band spielen, Water Pistol Suicide. Ja, ein Tribute to Silvan Asozial. Ja, das weil der sabbelt auch manchmal Bier aus der Nase. Ja, genau. Der sabbelt Bier aus der Nase? Ja, der sabbelt Bier aus der Nase. Was ist das? Übersetzt es mal. Sabbeln, weiß ich. Wie übersetzt man sabbeln? Sabbelt Bier aus der Nase. Kommt die Scheiße aus der Nase raus. Also der trinkt Bier und dann läuft es aus der Nase raus. Ja, und irgendwann ist er sehr betrunken und dann kann er seinen Körper nicht mehr kontrollieren und dann kommt das einfach... Komplett also, er wird sauer sein, wenn er das hört. Ne? Nein, auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Ja, gut. Nö, wenn man Sachen kann, die kein anderer kann, dann kann man auch stolz drauf sein, ne? Er hat immerhin ein eigenes Lied. Ja. Ja, der war der Sänger dieser Band oder ist der Sänger dieser Band. Ja. Ich weiß nicht, ob es diese Band jetzt aktuell noch gibt. Der hat ein Lied über sich selbst gemacht. Nein, das hat der Chris. Das hat wahrscheinlich der Chris gemacht. Das ist kompliziert. Also diese Band ist die Band vom Chris, vom fucking Angry Bassisten und ein paar anderen Kollegen aus Bad Neuenahr oder aus sowas. Ahrweiler da. Ahrweiler, die irgendwas Ecke. Die Gegend. Und ja, das da wartet man schon seit 100 Jahren auf das Album. Das ist sogar schon aufgenommen, aber rausbringen tun sie es noch nicht oder so. Da ist ja, ist kompliziert so mit dem, der das aufgenommen hat. Und das kennt man. Ja, ja. Und das ist auf jeden Fall, sollte man sich das mal anhören, weil ist witzig. Oh, Moment, mir fällt noch ein, ich muss auch das Wort reziprok irgendwie unterbringen. Das habe ich jetzt hiermit getan. Was heißt das? Vollkommen. Das ist der Kehrwert von einem Bruch. Und damit hast du die Wette gewonnen. Ja, ich habe nämlich mit dem Sänger von der Mofa-Bande gewettet, wenn ich mit hier hinkomme, ob ich dieses Wort... irgendwie unterbringen kann. Und ich habe es zwar jetzt nicht in irgendeinen Zusammenhang gebracht, aber ich habe es untergebracht. Ist eigentlich und voll gefaked, ne? Ist mir doch egal. Dann du hast ja einen Zusammenhang gebracht. Du hast erzählt, das dass es eine... Genau. Also voll im Zusammenhang. Ja, also Roland, ein Kasten Bier. Oh, Kasten Bier. Ja, apropos klar. Roland, nächste Bandprobenraummiete brauche ich von dir. Ja, sag gerade mal deine Kundedaten durch. Ja, nee. Also, nee, ich gehe dann wieder in seinem veganen Laden in Bonn essen, im Blackweg. Kann ich auch nochmal Werbung machen. Sehr lecker, schmeckt super. Mhm. Der Sänger von der Mofa-Bande und seine Freundin haben da diesen Laden. Blackweg. Die Anspielungen kann man wahrscheinlich verstehen, braucht man nicht. Ja. Ah ja, stimmt. Der mit, hat wahrscheinlich so Balken. Ja, Möhren so als Balken. Ah. Ja, so, ja, ich, ja. Okay. Wurde ja noch nicht oft genug kopiert, das Logo von, von Black. Ah, jetzt, wie heißt die Band? Ja, ich weiß Black Fag. Blackfös. Blackfös, genau. Ja, Water Pistol Suicide. Viel Spaß mit dem Lied und vielleicht haben wir noch Zeit für ein anderes. Nee, läuft. Ja, oder? Doch, wir lassen noch was anderes anspielen. Ne? Wir spielen, lassen noch irgendwie die Bonner Hardchöre anspielen. Genau, die können wir zum Schluss noch ausklingen lassen. Genau. Okay, viel Spaß. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.